Aristipp von Christoph Martin Wieland, zweiter Band. 42 Antipater an Diogenes. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Anstatt Aristippen mit diesem Briefe an dich zu belästigen, würde ich ihn selbst nach Korinth begleitet haben, wenn meine rhetorischen Übungen bei Isokrates mich nicht an die Minervenstadt fesselten. Du wirst aus seinem eigenen Munde vernehmen, dass er bloß nach Korinth gekommen ist, um von seinem und deinem Freund Learchus Abschied zu nehmen und nach unserer glücklichen Vaterstadt zurückzukehren, wohin ich mir nicht eher erlauben werde, ihm zu folgen, bis ich mir bewusst bin, die Ausbildung unter den Griechen erhalten zu haben, die mich am geschicktesten machen kann, meinen Mitbürgern einst in öffentlichen Geschäften nützlich zu sein. Diejenige Gattung von Beredsamkeit, worin Isokrates alle seine Mitwerber hinter sich lässt, die Kunst, das Vertrauen und die Beistimmung der Zuhörenden mehr durch klare, leicht fassliche und zierliche Entwicklung der Sache zu gewinnen, als ihrer Einbildungskraft durch ein magisches Farbenspiel und eine künstlich verfälschende Beleuchtung nachzustellen oder die Gemüter durch einen Strom von Bildern, Redefiguren und leidenschaftlichen Ergießungen mit sich fortzureißen. Ich sage, diese Gattung von Beredsamkeit, der es mehr um Wahrheit als Schein, mehr um Überredung als Überwältigung, aber weniger um Überredung als Überzeugung des Zuhörers zu tun ist, scheint für Republiken wie Cyrene ganz eigentlich gemacht, aber auch ein unnachlässliches Erfordernis zu einem Staatsmann in solchen Republiken zu sein. In dieser Rücksicht ist vielleicht Isokrates selbst noch zu attisch. Ich meine damit, er lässt sich von der angeborenen Redseligkeit der Athener und ihrem leidenschaftlichen Hang zum Schönsprechen natürlicherweise, also von der Begierde, auf diesem Wege zu gefallen und seine Mitbürger durch schöne Bilder, zierliche Gegensätze, ausgesuchte Worte und künstlich gedrechselte, dem Ohr schmeichelnde Perioden zu bezaubern, vielleicht mehr beherrschen, als er sollte. Wenigstens möchte ich ihn, wie viel auch in der Kunst von ihm zu lernen ist, nicht ohne Einschränkung zu meinem Muster nehmen, wenn ich einst in Cyrene öffentlich zu reden haben werde. Aristipp hat mich daher aufgemuntert, auch Platons Schule fleißiger zu besuchen, als ich bisher getan habe. Er ist der Meinung, Platons Unterricht über Gesetzgebung und Staatsverwaltung, wiewohl er auch in diesem Fach alles auf idealische Vollkommenheit hinaufschraubt, könnte mir doch einen zwiefachen Nutzen schaffen. Einmal, insofern es gut und sogar nötig ist, das Höchste, wonach man streben soll, wenn man es gleich nie erreichen wird, wenigstens zu kennen, damit man den festen Punkt immer im Auge habe, dem man sich unverwandt zu nähern sucht. Und dann, weil Aristipp die scharfen begriffe und strengen grundsätze an welche man sich bey platon gewöhnt für ein gutes mittel hält sich vor den willkührlichen ansichten und bloß auf meinung und vortheil des augenblicks gegründeten vorstellungen womit die redner sich gewöhnlich behelfen zu verwahren, die Redekunst in ihre wahren Grenzen einzuschließen und zu verhüten, daß sie nicht in leeres Wortgepräng oder hinterlistige Sophistik ausarte. Ich finde dieß alles so einleuchtend, daß ich entschlossen bin, meinen gegen Platons Art zu philosophieren gefaßten Widerwillen zu überwinden und den politischen Vorlesungen, die er seit kurzem angefangen hat, um so fleißiger beizuwohnen, da mir Isokrates selbst vermuthlich aus ähnlichen Beweggründen mit seinem Beispiel vorgeht. Du siehest hieraus, lieber Diogenes, dass diese Beschäftigungen mich noch eine geraume Zeit in Athen zurückhalten werden, ob es schon durch deine und Aristipps Entfernung seinen größten Reiz für mich verloren hat. Speusipp und Eurybates sind nun beinahe die einzigen, mit denen ich in näherer Verbindung stehe und bei denen ich manchen angenehmen Abend zubringe. Aus einem Briefe von Learch an Aristipp hat dieser mich ersehen lassen, dass du dir in Korinth gefällst und dass sich die Leute dort ganz artig gegen dich aufführen. Da du mit aller deiner Misanthropie im Grund eine gute Seele bist, so zweifle ich nicht, diese Gastfreundlichkeit der Korinther gegen dich, die mir eine sehr gute Meinung von ihnen gibt, werde auch dich immer artiger gegen sie machen. Es käme vielleicht auf ein paar Raupen heute an, die du noch abzustreifen hättest, so würde Plato selbst einen zweiten Sokrates, gerade so einen, wie wir ihn für unsere Zeit nötig haben, in dir erkennen müssen. Lebe wohl und gedenke deines Antipaters, wenn dich einmal die Laune, einen Brief zu schreiben, anwandeln sollte. Ende von 42.